Die Polizei rückte gleich mit 3 Streifenwagen an, was mir für eine tote Greisin übertrieben vorkam, und klar, ein Rettungswagen war auch dabei. Die Sanitäter entfernten die Kinderbekleidung von Ellie Bells Leiche und untersuchten die Tote. Anschließend wurden noch Fotos von der Auffindesituation gemacht, Fotos, die sich später niemand gern ansieht, und dann verschwand meine Nachbarin in einem Leichensack. Der Polizist, der mich befragte, hieß laut Aufnäher P. Zane, derjenige, der die Fotos machte und meine Aussage auf Video aufnahm, D. Canavan. Canavan war der Jüngere und wunderte sich über den Kinderwagen und die Kindersachen. Ehe ich ihm die Hintergründe erklären konnte, sagte Zane, »Sie ist so etwas wie eine lokale Berühmtheit. Ein bisschen durchgeknallt, aber sonst ganz nett. Schon mal das Lied Delta Dawn gehört?« Canavan schüttelte den Kopf, aber ich als Country- und ganz besonders Tanya Tucker-Fan kannte das Lied natürlich. Die Übereinstimmung war nicht exakt, aber auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Ich sagte, in dem Lied geht es um eine Frau, die noch ewig nach ihrem verschwundenen Liebhaber sucht. Mrs. Bell hatte eine ähnliche Marotte. Sie hat immer ihre Zwillinge spazieren gefahren, obwohl die beiden schon ewig tot sind. Canavan überdachte die Geschichte, dann sagte er, das ist echt schräg. Ich aber dachte, vielleicht musst du erst selber ein Kind verloren haben, um so etwas zu begreifen. Einer der Rettungssanitäter trat an uns heran. Die Leiche wird in jedem Fall obduziert, aber nach meiner Einschätzung starb sie an einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt. Ich tippe auf Herzinfarkt, sagte ich. Sie hat Medikamente gegen Herzrhythmusstörungen genommen. Vielleicht finden Sie die ja noch in den Taschen Ihres Kleids. Und wenn nicht, dann in... Ich ging zu dem Kinderwagen und kramte in den Netztaschen auf der Rückseite. In einer befanden sich 2 kleine Basecaps mit dem Emblem der Tampa Rays und eine Tube Sunblocker, in der anderen eine Tablettenflasche. Der Sanitäter nahm sie und besah sich das Etikett. »Sotalol«, sagte er, »wird bei Arrhythmien gern verschrieben.« Ich malte mir aus, wie sie den Kinderwagen beim Versuch, an ihre Medikamente zu gelangen, umgestoßen hatte. Wie sonst sollte es passiert sein? Sie hatte mit Sicherheit keine Klapperschlange gesehen. »Ich könnte mir vorstellen, dass Sie im Rahmen der Untersuchung noch einmal eine Aussage machen müssen«, sagte Officer Zane. »Sind Sie in der nächsten Zeit noch hier erreichbar, Mr. Trenton?« »Ja, in diesem Sommer unternimmt ja keiner mehr große Reisen.« »Auch wieder wahr«, sagte er und zupfte seine Maske zurecht. »Begleiten Sie uns, mal sehen, ob Mrs. Bell das Haus offen gelassen hat. Sollten wir abschließen, falls ja?« Ich schob den Kinderwagen zum Haus, woran mich auch niemand hinderte. Die Pillen nahm Officer Zane an sich und steckte sie in einen Umschlag. »Jesus«, sagte Canavan, »dass die Frau bei dem Quietschen nicht wahnsinnig geworden ist.« Um nach genauerem Nachdenken hinzuzufügen, obwohl, ist sie ja irgendwie. »Einmal hat sie mir Haferplätzchen gebracht«, sagte ich. »Da wollte ich das Rad schon ölen, hab's aber leider vergessen.« Das Haus, versteckt hinter Rhododendron und Palmetto-Palmen, gehörte nicht zu den Gipskarton-Palazzi, sondern zu den bescheidenen Bungalows, wie man sie in der Mitte des 20. Jahrhunderts an der Golfküste errichtete. Lange bevor die Richie-Rich-Typen in der Gegend einfielen, zugeschnitten auf die Bedürfnisse von lokalen Fischern oder urlaubenden Familien und meist schon für 50 bis 70 Dollar die Woche zu mieten. Selbst der Anbau hinter dem Haus war nicht groß oder vulgär genug, das Ensemble zu einer McProtz-Villa zu veredeln. Garage und Wohnhaus waren durch einen überdachten und verglasten Übergang verbunden. Ich beschirmte meine Augen mit den Händen und sah hinein. Auf dem Stellplatz ein einfacher Chevrolet Cruze, älteres Modell. Das Licht von den Seitenfenstern reichte aus, auf der Rückbank 2 Kindersitze ausmachen zu können. Officer Zane klopfte an die Haustür, eine reine Formalität, und betätigte den Türknauf. Es war nicht abgeschlossen. Er wies Canavan an, die Begehung des Objekts auf Video zu dokumentieren, als Nachweis für seine Bosse einschließlich der Staatsanwaltschaft, dass dabei nichts wegkam. Zane fragte, ob ich mit hineinkommen wolle. Ich verneinte, aber als die beiden im Haus waren, probierte ich die Seitentür zur Garage. Auch sie war nicht abgesperrt. Ich schob den Kinderwagen hinein und parkte ihn neben dem Auto. Für den späten Nachmittag war ein Gewitter angekündigt und ich wollte nicht, dass er nass wurde. »Seid artig, Jungs«, sagte ich, ohne es eigentlich gewollt zu haben.